stehend, angelehnt an der Wand, sieht es mich gerade an, sieht es mich gerade an, angelehnt an der Wand, auf der Kommode stehend, sieht es mich gerade an, sieht es mich an. Das von der Wand fiel, als ich mich im Zimmer um Platz zu finden, für immer. Dass das von der Wand fiel, als ich mich im Zimmer um Platz zu finden, für immer. Auf der Kommode stehend, zieht es mich gerade an, zieht es mich gerade an. Auf der Kommode stehend, angelehnt an der Wand, zieht es mich an, zieht es mich an.